Zusammen mit ihrer Arbeitsgruppe und mit den gleichen mikrobotanischen Methoden, die auch im Sumpf von Cook angewandt wurden, konnte sie in dem tropisch feuchten Tal des Rio Balsas den Maisanbau bereits vor 9000 Jahren nachweisen. Ihre Befunde stehen im Einklang mit neueren genetischen Belegen für den Zeitraum und die geografische Verbreitung der Domestikation von Mais. Aber der Mais ist nicht die einzige wichtige domestizierte Pflanze, die aus den tropischen Wäldern Amerikas stammt. Früher glaubte man, die stickige Hitze in den feuchten tropischen Regenwäldern des Amazonasbeckens hätte vor der Rodung durch Kolonialherren und Industrie jede Form der Landwirtschaft vollkommen unmöglich gemacht. Tatsächlich war man allgemein davon überzeugt, Menschen hätten früher nur sehr geringfügig in den Amazonas-Regenwald eingegriffen. Mittlerweile deuten Funde von Stärkekörnern und Pytoliten sowie genetische Forschungsergebnisse jedoch darauf hin, dass Maniok oder Cassava, eine wichtige Nutzpflanze, hier schon vor 10.000 Jahren angebaut und domestiziert wurde. Maniok ist heute knapp vor der Kartoffel, die ebenfalls in der tropischen Bergwelt der Anden domestiziert wurde, weltweit die zweitwichtigste Knollennutzpflanze. Von ihr ernähren sich wachsende Bevölkerungen quer durch Lateinamerika, Afrika und Asien. Aber damit ist die Bedeutung des Amazonasgebiets für die prähistorische Lebensmittelproduktion noch nicht zu Ende. Hier wurden im mittleren und späten Holozän auch Ananas, Avocado und Erdnuss domestiziert. Chili wurde höchstwahrscheinlich unmittelbar südlich des Amazonasbeckens in trockeneren tropischen Wäldern zum ersten Mal angebaut. Ebenso der Kakao. Er wurde vermutlich im Amazonasbecken zumindest halb domestiziert. Allerdings sind als geografische Ursprungsregion für diese entscheidende Zutat der Schokolade, ohne die viele von uns nicht mehr leben können, auch die tropischen Gebiete Mittelamerikas im Gespräch. Die Süßkartoffel, die sich heute in schicken Restaurants quer durch Europa und Nordamerika zunehmender Beliebtheit erfreut, wurde ebenfalls in den amerikanischen Tropen erstmals angebaut, und zwar irgendwo zwischen Kolumbien und Venezuela im Süden und Mexiko im Norden. Den Ursprung dieser weiteren nährstoffreichen Knolle aufzuspüren, war aufgrund der schlechten Erhaltung schwierig. Aber mittlerweile konnte man Stärkekörner von Süßkartoffeln aus den tropischen Gebirgswäldern Kolumbiens und Überreste von Werkzeugen, die als Hilfsmittel zur Pflanzenverarbeitung interpretiert werden, auf ein Alter von 7700 Jahren datieren. Handfeste Belege für domestizierte Süßkartoffeln aus der Zeit vor 4500 Jahren liegen aus Peru vor. Vor 1000 bis 500 Jahren wurde dieses Wurzelgemüse nicht nur in ganz Lateinamerika angebaut, sondern auch, bereits vor der Kolonisierung, im Pazifikraum auf den Cookinseln, der Osterinsel und in Neuseeland. Erwähnen sollte man noch, dass mehrere prähistorische Gesellschaften in den amerikanischen Tropen darüber hinaus viele wilde, halb- oder vollständig domestizierte Bäume nutzten. Als man beispielsweise mit modernen genetischen Methoden die Verbreitung der Paranussbäume im Amazonasgebiet untersuchte, zeigte sich ein Muster, das in enger Verbindung mit archäologisch nachgewiesenen Siedlungen stand. Demnach, so kann man vermuten, wurden die Paranussbäume mit ihren proteinreichen Nüssen von Menschen mitgebracht und im Rahmen einer durchdachten Waldwirtschaft angebaut. Die Pfirsichpalme wurde ebenfalls irgendwo im Amazonasbecken domestiziert. Und schließlich stammen aus den amerikanischen Tropen nicht nur Lebensmittel, sondern auch einige Lifestyle-Pflanzen. Dem Tal des Rio Madeira im Südwesten des Amazonasgebiets entstammt eine der wichtigsten Kriminalitätsursachen im modernen Lateinamerika und auch weltweit. Die Coca-Pflanze, aus der Kokain gewonnen wird. Hier fand außerdem die Domestikation der Tabakpflanze statt, deren verarbeitete Blätter heute rund um den Globus so manche Zigarette oder Pfeife füllen. Wie sehr sich unsere Kenntnisse über tropische Regenwälder des Amazonasbeckens als Zentrum des frühen Pflanzenanbaus verändert haben, lässt sich vielleicht am besten an Llanos de Mochos in Bolivien aufzeigen. Diese weitläufige Region ist heute von einem stark jahreszeitlich geprägten Klima charakterisiert und beträchtliche Teile der savannenähnlichen Landschaft sind oft monatelang überschwemmt. Aber das alles ist nicht das, was es zu sein scheint. Ein Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Umberto Lombardo vom Geographischen Institut der Universität Bern wertete hochauflösende Satellitenaufnahmen des Gebiets sowie Computermodelle der räumlichen Unterschiede im Gelände aus und konnte so einige ungewöhnliche Veränderungen der Erdoberfläche nachweisen.